Fahr im Auto, dreh das Fenster runter. Ich bin nach einiger Zeit nicht mehr so munter. Ich seh mich im Spiegel, da kommt's mir hoch. Da kommt der Arzt im Kotzchen ins Klo. Husten, husten. Bin fast tot. Röten, röten. Du musst der AOK. Mums, mums. Seh ich denn aus? Tot, tot. In der Praxis angekommen, leg ich mich aufs Bett. In der Stelle kommt die Krankenschwester, mein Gott, ist die fett. Sie holen die Spritze auf ein Silbertablett. Was soll ich machen? Der Arzt und die Krankenschwester sehen mich 200 Meter weg. Husten, husten. Bin fast tot. Röten, röten. Musste AOK. Mums, mums. Seh ich denn aus? Tot, tot. Ach so. Ich fahr im Auto, dreh das Fenster runter. Ich bin nach einiger Zeit nicht mehr so munter. Ich seh mich im Spiegel, da kommt's mir hoch, da kommt der Atem kurz im Klo. Husten, husten. Bin fast tot. Röten, röten. Musste AOK. Mums, mums. Seh ich denn aus? Tot, tot. Ach so. In der Praxis angekommen, leg ich mich aufs Bett. In der Stelle kommt die Krankenschwester, mein Gott, ist die fett. Sie holt die Spritze auf einem silbernen Tablett. Was soll ich machen, der Arzt? Und die Krankenschwester sehen mich 200 Meter weg. Husten, husten. Ich bin fast tot. Röten, röten. Du musst zur AOK. Mums, mums. Seh ich denn aus? Tot,